Dankeschön. Ich möchte auch gerne sagen, dass es einen Grund hat, warum wir alle etwas fein angezogen sind. Anzug, Krawatte. Lüsternsaat hat nämlich Geburtstag, wird 2 Jahre alt. So ein Zwischending zwischen Mensch und Tier oder zwischen Tier und Maschine, wenn man mal eher so sagt. Klingt wie eine Maschine, ne? Das war das nächste Stück. Das heißt Reißwolf. Ihr kennt vielleicht diese Maschine, wo so viele Schnipsel rauskommen. Genau das Stück spielen wir jetzt.